Podcast Versuchslabor. Tja, hallo, guten Morgen zusammen. Tja, warum ist er schon wach? Naja, hab heute frei. Da steht man früh auf, ne? Nee, ganz so ist es nicht. Also, ja, einfach wach gewesen, aufgestanden und gedacht, ach, wenn hier noch alles schläft, da kannst du schon mal ein bisschen was aufnehmen heute. Ja, heute ist Buß- und Bettag. Ja, das heißt, für die Kinder, die haben schulfrei, und das heißt für die Eltern, sieh mal zu, wie du deine Kinder beaufsichtigst an so einem Tag, ne? Weil für uns andere Arbeitnehmer ist ja der Buß- und Bettag schon lange kein Feiertag mehr. Ich habe mir das mal angeguckt. Der ist 1995 abgeschafft worden. 20 Jahre schon her. Und der ist abgeschafft worden, um die Mehrbelastung für die Arbeitgeber durch die Beiträge zur eingeführten Pflegeversicherung durch Mehrarbeit der Arbeitnehmer auszugleichen. Ja, den Satz muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, oder? Ja, schön, dass es Wikipedia gibt. Kann man sofort mal nachlesen. Ich hätte das gar nicht mehr gewusst. Warum und wieso. Ne? Nur die Sachsen, die haben noch einen Feiertag. Dafür zahlen die irgendwie generell mehr in die Pflegeversicherung. Ja, wäre auch eine Lösung gewesen. Naja, dementsprechend bin ich aber auch ganz froh, dass ich schon früh wach bin, weil ich heute sowieso dringend auf ein Paket warte. Und das kommt mit unser aller Lieblingspaketlieferanten, der DHL. Ja, und da ist eigentlich immer gut, wenn du wach bist und immer mal ein Auge so zum Gartenzaun hast, ob da so ein gelber LKW vorfährt und ob der Lust hat zu liefern oder nicht, ne? Ja, also, ja, hab mir mal jetzt doch tatsächlich mal ein neues Headset bestellt. Haha, ja, so ist das. Irgendwann ist man dann doch so weit, dass man da doch vielleicht schaut, ob man da noch was verbessern kann. So soundqualitätmäßig. Na, ich bin gespannt. Wir können das dann gemeinsam hören, weil ich fange jetzt mal locker an hier mit so dem ersten Teil von diesem Tag. Und ja, hoffe, dass im Laufe des Tages dann das neue Headset hier eintrudelt. Und werde dann vielleicht schon den nächsten, oder vielleicht spätestens den übernächsten Teil dann hoffentlich mit dem neuen Headset machen. Und bin gespannt, ob man da dann einen Unterschied hört. So. Naja, ansonsten bin ich schon hervorragend betreut worden heute Morgen. Ja, da gibt es so zwei Kaputte, die meinen jetzt auch noch ein Podcast machen zu müssen. Zwei total unbekannte Nummern sind das irgendwo. Die kennt kein Mensch, aber die machen das gut. Ja, wie heißt das Ding? Trollolo Podcast. Ja, die Stimmen kommen mir bekannt vor, aber ich weiß, kann das gar nicht einordnen, was das genau soll. Nee, Spaß beiseite. Ihr habt es schon mitgekriegt wahrscheinlich selber, auch wenn nicht, der schaut mal, ich schreibe den entsprechenden Link und alles wie üblich hier auf den Blog vom Versuchslabor. Und wer in Twitter unterwegs ist, der hat es wahrscheinlich eh schon mitgekriegt, dass da was kommt. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall köstlich amüsiert heute Morgen, eine Stunde lang. War ja sowieso wach und da hat das genau super gut reingepasst, ja. Spannendes Projekt. Ich bin gespannt, echt, was die da auf die Beine stellen damit. Na gut. Ansonsten, Kinder schlafen noch. Das ist schön. Die Frau ist schon unterwegs. Und ich werde jetzt erstmal, glaube ich, dann doch hier so einen Kaffee mal mir machen. Und mal mich gemütlich irgendwo ruhig hinsetzen. Und ein bisschen in dieses große Internet schauen. Was so alles passiert im Moment. Ja, das haben wir schon gesehen bei Amazon-Zustellung heute unterwegs, grüner Balken. Boah, da bin ich ja gespannt. Ja. Morgen. Guten Morgen. Auch schon wach? Ja. Du hast doch frei. Ich weiß. Oh. Die Hasenbahn, die sind noch nicht draußen. Ah, oh, okay. Ich habe es mit dem geschafft, ob die Hasen sind noch nicht draußen. Die ganze Salat schon wieder weggefuttert. Die Hasenbabys fressen jetzt extra viel. Ja, die müssen ja auch groß werden, ne? Ja. Ja, musst du mal schauen, dann nimmst du Äpfel oder was. Was machst du im Backofen? Ich wollte Chips. Chips im Backofen. Bruh. Ah, da. Zielort erreicht. Knusperknäuschen. Geh doch mal wieder hin. No. Die gute Nachricht, der Getränkemensch war schon da. Ja, und der hat mir ein paar Leckereien gebracht, dass ich hier über die Tage komme. Und dann werden wir es gleich mal hier an den Kühlschrank gehen, mal eins von ausprobieren, ob das auch taucht, was er da geliefert hat. Ah, das Geräusch ist schon mal gut. Das ist wie gewohnt. Mal gucken. Ja, wie gewohnt, gute Qualität vom Augustinerbräu in München. Hier mal einen schönen Gruß an die Brauerei. Mit euch würde ich einen Werbedeal machen. Nee, Quatsch. Dieser Podcast bleibt da werbefrei eigentlich, aber mal klar, ein paar Sachen, die man mag, die muss man immer auch mal wieder erwähnen. Ja, die schlechte Nachricht vom Paketdienst weit und breit. Keine Spur. Tja, da ist immer noch einen grünen Balken. Und die Paketverfolgung sagt, dass der seit 7.30 Uhr unterwegs ist. Die Sendung wird zugestellt. Naja, ist klar. In so einer Weltmetropole wie Geretsried, da kann das schon ein bisschen dauern, ne? Bis der hier mal dann vorbeischwingelt. Naja, gut. Ich werde einfach mal weiter warten. Kann mich ja jetzt beschäftigen. Hab genug zu trinken, genug zu essen. Ja, so ist das. Kinder sind schon versorgt. Die haben schon alle was zu essen auch gehabt. Und die mittlere fährt dann nachher in den Stall. Und dann gegen Nachmittag wird meine Frau von der Arbeit kommen. Kurz Kaffee trinken, zusammenpacken. Und dann macht die sich auf den Weg zu ihrer Fortbildung. Das heißt, so ab späten Nachmittag bin ich dann mit meinen beiden Töchtern wieder alleine hier. Ja, okay. Aber wir werden uns schon zu beschäftigen wissen. Kann ich ja meinem zweiten neuen Hobby dann frönen an der Stelle und werde mich mal in den LKW setzen und ein bisschen durch die Gegend fahren mit dem Truck Simulation Gedön, ja. Also das macht mir auch richtig Spaß. Das habe ich jetzt hier mal installiert auf einem leider doch etwas auch altersschwachen Windows-Rechner. Da läuft es wirklich okay, aber es ruckelt hier und da. Also man kann spielen, es macht also Spaßfaktor ist schon dabei, aber das geht natürlich besser. Nach oben ist immer Platz. Da muss ich mal sehen, dass ich da vielleicht doch tatsächlich mal noch einen neuen Rechner anschaffe. Irgendwas Gebrauchtes, wo aber zumindest die Eckdaten stimmen, dass ich das dann da drauf packe. Also dieses Steam-Gedön und dass man dann halt so einen Spielecomputer dann hat. Da können dann die Kinder auch mal ein bisschen dran rumfuhrwerken, wenn da was kaputt geht. Mei, das ist dann auch nicht schlimm. So wie ich das verstehe, dass das Steam speichert ja sowieso alles irgendwo ab und die Verzeichnisse habe ich schon gefunden, wo man sich die Profile da runterziehen kann, dass man die von einem Rechner auf den anderen schiebt. Das dürfte kein Problem werden, wenn da mal was ist. Mal immer gescheit ein Backup machen. Ja, Mittag ist halt, ja. Ich trinke mal ein Schlückchen und werde weiterhin auf meinen Postboten warten heute. Hoffe, dass er dann mal bald kommt. Naja, wir werden sehen. Ja, da ist das Ding. So, also ab jetzt mit neuem Headset und da machen wir gleich mal die Feuertaufe, weil ich muss nämlich noch jetzt los und bin gerade auf dem Weg zur Post. Ich mache sowas zu Fuß, weil für die paar Meter muss ich ja jetzt da nicht irgendwo irgendein Fahrzeug nehmen. Außerdem habe ich ja sowieso keinen Führerschein. Dementsprechend hätte ich auch nicht die große Auswahl, was ich nehmen könnte. Ja, jetzt ist das neue Headset da. Gleich mal hier umgehängt und ja, mal direkt im Außeneinsatz ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Ja, hat ganz schön lange gedauert. Jetzt haben wir mittlerweile schon irgendwie 3:30. Viertel vor 4. Also habe ich ganz schön Zeit gelassen. Ja. Wird spannend jetzt, ob die Aufnahme was wird oder nicht, weiß ich jetzt noch gar nicht, weil heute ist es unheimlich windig auch hier bei uns in Bayern. Also, aber mild dabei, also richtig schön warm. Kann man schon mal gut auch noch ein Stück zu Fuß gehen, das ist kein Problem. Ja. Und ja, was muss ich machen? Ich muss Sachen zurückschicken. Meine Frau hatte ihr Handtelefon kaputt. Und hat so ein Ersatzapparat gehabt da eine Zeit lang und ja, den muss ich jetzt zurückschicken. Die hatte heute keine Zeit für und dann noch irgendein anderes Päckchen habe ich in die Hand gekriegt. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas. Reitsport. Naja, es wird irgendwie vom Stall irgendeine Hose oder irgendwas sein wahrscheinlich. Was auch nicht richtig gepasst hat. Naja. Können wir mal machen. Ja. Wo ich schon unterwegs bin, werde ich gleich nochmal zum Supermarkt gehen, hier bei uns ums Eck. Noch ein paar Kleinigkeiten besorgen für heute Abend, wenn ich mit den Mädels alleine bin. Ja, und dann ist der Tag auch tatsächlich schon rum. Ne? Das ging jetzt doch ratzfatz letzten Endes. Ja. So ist das immer. Da kannst du nichts machen. Ja, ich habe jetzt von dem alten Headset den Windschutz da auf das neue drauf gepümpelt. Das passt sogar. Vielleicht hilft das ein bisschen, wenn man draußen unterwegs ist. Ja, und dann steht da unidirektional. Das heißt, jetzt habe ich mal geschaut, bei dem alten ist tatsächlich von beiden Seiten möglich reinzusprechen und hier wohl nur von einer Seite. Vielleicht unterdrückt das ein bisschen die Nebengeräusche. Da könnte halt ja auch mit dem Irish Pub mal klappen, endlich gescheit mal was aufzunehmen. Nur mal mutig voran und das Headset mitnehmen und aufsetzen, wenn man da was aufnehmen will. Ich habe das ja ausprobiert mit dem Handtelefon, so ein bisschen quasi nicht ganz so öffentlich. Also das ist nicht ganz so, jeder das mitkriegt, was ich da mache. Aber vielleicht darf man da nicht feige sein. Wenn man da gescheite Aufnahmen haben will, dann muss man wahrscheinlich das Aufnahmegerät einpacken und ein Headset. Und dann hast du vielleicht eine Chance, bei dem ganzen Kneipenlärm auch irgendwie ein bisschen was an Qualität zu haben. Naja, sehen wir mal. Oh, ist schon ganz schön windig. Ach, da bin ich gespannt. Wahrscheinlich nur Rauschen geben jetzt hier an der Stelle. Naja, also wenn es klappt, dann lade ich die Folge heute noch hoch. Wenn es geht, ja immer gerne tagesaktuell. Ja, ist schon wieder was los hier. Autos, jede Menge und Zeug. Ah. Ich habe vergessen, Gürtel anzuziehen, mir rutscht die Hose. Wie unangenehm. Naja, sieht ja keiner. Ist ja, die Leute, die unterwegs sind, die kennen mich ja nicht. Ein bisschen hier festhalten. Naja, wird schon. Ja, so ist das. So sieht das immer aus bei mir. Irgendwas ist immer. Aber das war jemand anders, ne? Der das dann immer sagt. Aber recht hat er. Der Potthorst. Irgendwas ist immer. Ja, und Milch muss ich auch kaufen. Ja, weil, wie gesagt, die Frau ist ja nicht da die nächste Zeit. Ja, Eurotrucks habe ich schon erwähnt. Mache ich heute Abend noch auf jeden Fall. Ansonsten, aus der Folge, die jetzt leider nichts geworden ist, die ich im Irish Pub aufgenommen habe. Ich meine, ich habe die auf meinem anderen Blog, da gibt es einen Link, da kann man das anhören, wie schrecklich das alles nur war. Aber was ich da auf jeden Fall noch erzählen wollte, ist die Geschichte mit dem Sprechgeröstelt.at. Ist auch ein Podcast, der wird mich steinigen wahrscheinlich für die Aussprache, aus Österreich. Also ein ganz, ganz netter, auch Personal Podcast, der auf jeden Fall auch lohnt anzuhören. Softwareentwickler ist er wohl und ja, ein paar ganz interessante Themen dabei. Und ich weiß, er hat auch noch einen zweiten, da geht es dann ums Kochen. Das ist fast schon auffällig, ne? Also die ganze Podcasterie, die scheint irgendwie auch irgendwie so eine Affinität zum Kochen und zum Essen zu haben, ne? Aber ist ja gut, ist mir sehr sympathisch, mal hier auch so. Ich meine, bei mir ist es manchmal so, ich muss kochen, weil die Kinder einfach Hunger haben und das dann einfordern, aber ich mache das auch gerne. Na klar, es hat nicht immer jetzt hier die Luxusmenüs irgendwo, sondern manchmal muss es auch schnell gehen. Aber du lernst dabei unheimlich viel, ne? Du kannst auch mal wirklich so aus dem Kühlschrank, aus den Resten, das, was da ist, eben schnell nochmal was basteln. Ne? Das ist, das glaube ich, weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber jetzt kochen nach Rezept, wenn du alles eingekauft hast und alles da ist, was du brauchst, ist die eine Sache. Aber die Herausforderung ist doch eigentlich, aus wenig viel zu machen. Ja. So. Jetzt bin ich gleich da. Bei der Post, jetzt gibt es quasi gleich eine Runde, nicht Raab in Gefahr, sondern Klaus in Gefahr. Wir nähern uns anderen lebenden Menschen. Ich lass mal laufen. Hallo. Hallo. Die beiden Sachen müsste ich verschicken. Und das muss versichert verschickt werden, wenn das geht. Ja. Das ist, glaube ich, wurscht. Ja. Piff, paff. Nee, das ist alles dann soweit. Wie viel? Ja, kann ich mit Karte bezahlen? Nur freilich. Die schmauen wir. Aber noch nicht. Noch nicht, nee. Bitte Karte einstecken, steht jetzt hier. Jetzt mache ich das mal, gell? So, Karte rein. Karte entnehmen. Das war schon alles. Willkommen bei der Postbank. Keine Geheimzahl, kein Nix. Unterschrift, ja, kriegen wir hin. Schreiben können wir. Hier? Okay. Zu mein Friedrich Wilhelm da drunter. Wegen Versicherung und so, das ist hier mit bei, oder was? Da reicht mir der Abschnitt, ja? Nehmen Sie lieber alles? Ja, ich, klar. Was ist, ja, okay. Belegen Sie es gleich dann alles. Ja, dann komme ich und dann finden wir schon was. So, na also. Das hat doch gut geklappt. Stopfen wir das hier zu dem anderen Zeug. Und dann sagen wir Servus, tschüss. So. Ja. Also die sind hier einiges gewohnt offensichtlich. Das stört hier überhaupt niemanden, ob du da so ein Headset auf der Birne hast oder nicht. Ich meine, ich glaube, das verdanken wir unserer Jugend, muss man ganz ehrlich sagen, die ja hier mit diesen Frikadellen-Kopfhörern sowieso einen lieben langen Tag rumlaufen. Da guckt keiner mehr mittlerweile, ne? Ich war auch etwas etwas, na, feige ist nicht, aber man ist so ein bisschen, kannst du das machen oder nicht, mit so einem Headset auf der Birne durch die Gegend laufen. Ja, mach jetzt einfach, ne? Weil, ja, ist mein Hobby, ist mein Versuchslabor und ich mag ja gerne interessante Sachen irgendwie zusammenkriegen, ne? Quasi ein Geräuschesammler. Ja, also jetzt gehen wir noch kurz in den Supermarkt. Ihr kommt einfach mit. Und Mensch, da habt ihr fast den ganzen Tag jetzt mitgelitten. Ja, so. Einmal über die Hauptverkehrsstraße in Geretsried. Ah, ein LKW. MAN, passt. Gutes Produkt. Gut gemacht. Richtig gekauft. So. Jetzt weiß ich gar nicht, außer Milch und Katzentrockenfutter, was ich genau brauche, aber macht ja nichts. Einfach mal losgehen, machen, ne? Irgendwas findet man ja immer. Ne? Süßigkeiten. Klappt immer. Schokolade. Also ich persönlich ja nicht. Mit Zuckerzeug nicht so zu ködern, aber für die Kiddies halt, ne? Müssen wir mal was mitbringen und kaufen. Da freuen die sich. Ja. Mhm. So. Nicht mehr weit. Aha. An der Bushaltestelle steht die Pubertät und langweilt sich. Tja, das Aufnahmegerät hat eine Hold-Funktion. Die sollte man auch nutzen, wenn man unterwegs ist. Jetzt hat er, glaube ich, irgendwo mittendrin abgebrochen gerade. Aber gut. Oh, das schnibbeln wir schon irgendwie zusammen. Also immer noch Supermarkt. Jetzt erstmal hier ein bisschen zusammenräumen. Zack. Und zack. Und die auch noch. So. Jetzt sind wir für heute schon mal versorgt. Und den Korb da. Schabupp. So. Gut, das lese ich online. Vielen Dank. Ja, außerdem ist mir das Terror ist mir viel zu groß geschrieben. Tja, das brauchen wir nicht. So, das auch erledigt. Ja, heimwärts. Heimewärtsig geht es. So, haben wir hier noch einen großen Kaufhaus des Ortes. Aber, ne, wüsste ich nicht, dass ich noch was brauche heute. Ja, also gut, dann mache ich mich auf den Heimweg und melde mich dann von daheim nochmal. Ja, also bis später. Ja, das war es dann so weit für heute. Jetzt ist schon Abend. Ich warte jetzt noch auf die mittlere Tochter, dass die vom Stall heimkommt. Dann werden wir noch eine Kleinigkeit essen und dann ist hier aber ratzfatz Bettgehzeit. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. So, mal so einen ganzen Tag mit dem Versuchslabor unterwegs. Headset, das neue muss ich noch gucken. Nur ein bisschen ungewohnt, muss ich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, zumindest von der Verarbeitung und von der Qualität her ist das schon die bessere Wahl. Naja, vielleicht heute Abend noch mal im Teamspeak vorbeigucken. Mal schauen, vielleicht ist jemand da, der dazu eine Meinung hat. Also, in diesem Sinne, macht euch eine gute Zeit. Vielleicht hören wir uns nochmal im Laufe dieser Woche. Passt auf euch auf. Servus.